Siebentes Buch Viertes Kapitel Fünftes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 2 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 2 von Christoph Martin Wieland Siebentes Buch Viertes Kapitel Fünftes Kapitel Viertes Kapitel Die Liebe in verschiedenen Gestalten Die Pythia tritt an Theogitons Stelle. Inzwischen hatte ich das 18. Jahr erreicht und fing nun an, mitten unter den angenehmen Empfindungen, von denen meine Denkungsart und meine Beschäftigungen unerschöpfliche Quellen zu sein schienen, ein Leeres in mir zu fühlen, welches sich durch keine Ideen ausfüllen lassen wollte. Ich sah die mannigfaltigen Szenen der Natur wie mit neuen Augen an. Ihre Schönheiten hatten für mich etwas Herzrührendes, welches ich sonst nie auf diese Art empfunden hatte. Der Gesang der Vögel schien mir etwas zu sagen, das er mir nie gesagt hatte, ohne dass ich wusste, was es war. Und die neu belaubten Wälder schienen mich einzuladen, in ihren Schatten einer wollüstigen Schwermut nachzuhängen, von welcher ich oft mitten in den erhabensten Betrachtungen wieder meinen Willen überwältiget wurde. Nach und nach verfiel ich in eine weichliche Untätigkeit. Mir deuchte, ich sei bisher nur in der Einbildung glücklich gewesen, und mein Herz sehnte sich nach einem Gegenstande, in welchem ich jene idealischen Vollkommenheiten wirklich genießen möchte, an denen ich mich bisher nur wie an einem geträumten Gastmahle geweidet hatte. Damals zuerst stellten sich mir die Reizungen der Freundschaft in einer vorher nie empfundenen Lebhaftigkeit dar. Ein Freund bildete ich mir ein Freund würde diese geheime Sehnsucht meines Herzens befriedigen. Meine Fantasie malte sich einen Pylades aus, und mein verlangendes Herz bekränzte dieses schöne Bild mit allem, was mir das liebenswürdigste schien, selbst mit jenen äußerlichen Annehmlichkeiten, welche in meinem System den natürlichen Schmuck der Tugend ausmachten. Ich suchte diesen Freund unter der blühenden Jugend, welche mich umgab. Mehr als einmal glaubte mein getäuschtes Herz, ihn gefunden zu haben. Aber eine kurze Erfahrung überwies mich meines Irrtums nur zu bald. Unter einer so großen Anzahl von auserlesenen Jünglingen, welche die Livree des Gottes zu Delphi trugen, war nicht ein einziger, den die Natur so vollkommen mit mir zusammengestimmt hätte, als die Spitzfindigkeit meiner Begriffe es erforderte. Um diese Zeit geschah es, dass ich das Unglück hatte, der Oberpriesterin eine Neigung einzuflößen, welche mit ihrem geheiligten Stande und mit ihrem Alter einen gleich starken Absatz machte. schon seit geraumer zeit hatte sie mich mit vorzüglicher gütigkeit angesehen welche ich einer mütterlichen gesinnung beimaß und mit aller der ehrerbietung erwiderte die ich der vertrauten des apollo schuldig war stelle dir vor schöne danae was für ein modell zu einer bildsäule des erstaunens ich abgegeben hätte als sich eine so ehrwürdige person herabließ mir zu entdecken daß alle vertraulichkeit die ich zwischen ihr und dem apollo voraussetzte nicht zureiche sie über die schwachheiten der gemeinsten erdentöchter hinwegzusetzen die gute dame war bereits in demjenigen alter worin es lächerlich wäre das herz eines mannes von einiger erfahrung einer jungen nebenbuhlerin streitig machen zu wollen allein einem Neulinge, wofür sie mich mit gutem Grund ansah, die ersten Unterweisungen zu geben, dazu konnte sie sich ohne übertriebene Eitelkeit für reizend genug halten. Male dir zu den Überbleibseln einer vormals berühmten Schönheit eine Figur vor, wie man die blonde Ceres zu bilden pflegt. Große, schwarze Augen, unter deren angenommenem Ernste eine wollüstige Glut hervorglimmte, und zu allem diesem eine ungemeine Sorgfalt für ihre Person und die schlaue Kunst, die Vorteile ihrer Reizungen mit der strengen Sittsamkeit der priesterlichen Kleidung zu verbinden. So wird es dir leicht sein, den Grad der Gefahr abzunehmen, worin sich die Einfalt meiner Jugend bei ihren Nachstellungen befand. Ohne Zweifel mag es ihr Mühe gekostet haben, die ersten Schwierigkeiten zu überwinden, welche ein mehr Ehrfurcht als Liebe einflößendes Frauenzimmer in den hartnäckigen Vorurteilen eines 18-jährigen Jünglings findet. Ihr Stand erlaubte ihr nicht, sich deutlich zu erklären, und meine Blödigkeit verstand die Sprache nicht, deren sie sich zu bedienen genötigt war. Zwar braucht man sonst zu dieser Sprache keinen andern Lehrmeister als sein Herz, allein unglücklicherweise sagte mir mein Herz nichts für sie. Es bedurfte der lange geübten Geduld einer bejahrten Priesterin, um nicht tausendmal das Vorhaben aufzugeben, einem Menschen, der aus lauter Ideen zusammengesetzt war, ihre Absichten begreiflich zu machen. Und dennoch fand sie sich endlich genötigt, sich des einzigen Kunstgriffs zu bedienen, von dem man in solchen Fällen einige Wirkung erwarten kann. Sie hatte noch Reizungen, welche die ungewohnten Augen eines Neulings blenden konnten. Die Verwirrung, worein sie mich durch den ersten Versuch von dieser Art setzte, schien ihr von guter Vorbedeutung zu sein, und vielleicht hätte sie sich weniger in ihrer Erwartung betrogen, wenn nicht ein Umstand, von dem ihr nichts bekannt war, meinem herzen eine mehr als gewöhnliche stärke gegeben hätte. Unsre tugend oder vielmehr gewisse moralische erscheinungen, welche das ansehen haben, aus einer so edeln quelle zu fließen, haben sehr oft geheime triebfedern, die uns, wenn sie gesehen würden, wo nicht alles verdienst, wenigstens einen großen teil desselben entziehen würden. Wie leicht ist es, der versuchung einer leidenschaft zu widerstehen, wenn ihr von einer stärkern die waage gehalten wird. Fünftes Kapitel: Psyche. Kurz zuvor, ehe die schöne Pythia den besagten Versuch machte, war das Fest der Diana eingefallen, welches zu Delphi mit aller der Feierlichkeit begangen wird, die man der Schwester des Apollo schuldig zu sein vermeint. Alle Jungfrauen über 14 Jahre erschienen dabei in schneeweißem Gewande, mit aufgelösten fliegenden Haaren, den Kopf und die Arme mit Blumenkränzen umwunden und Hymnen zum Preis der jungfräulichen Göttin singend. Auch alte, halb erloschene Augen heiterten sich beim Anblick einer so zahlreichen Menge junger Schönen auf, deren geringster Reiz die frischeste Blume der Jugend war. Urteile, schöne Danae, ob derjenige, den der bunte Schimmer einer blühenden Aue schon in eine Art von Entzücken setzte, bei einem solchen Auftritt unempfindlich bleiben konnte. Meine Blicke irrten in einer zärtlichen Verwirrung unter diesen anmutsvollen Geschöpfen herum. Aber bald blieben sie auf eine einzige geheftet, deren erster Anblick meinem Herzen keinen Wunsch übrig ließ, etwas anderes zu sehen. Vielleicht würde mancher sie unter so vielen Schönen kaum besonders wahrgenommen haben. Den schönsten Wuchs, die regelmäßigsten Züge, langes Haar, dessen wallende Locken bis zu den Knien herunterflossen, und die reinste Jugendfarbe hatte sie mit allen ihren Gespielen gemein. Viele übertrafen sie noch in einem oder dem andern Stücke der Schönheit. Und wenn ein Maler unter der ganzen Schar hätte entscheiden sollen, welche die schönste sei, so würde sie vielleicht übergangen worden sein. Allein mein Herz urteilte nicht nach den Regeln der Kunst. Ich empfand oder glaubte zu empfinden, welches in Absicht der Wirkung allemal eins ist, dass nichts liebenswürdiger als dieses junge Mädchen sein könne. Ich dachte nicht daran, sie mit den übrigen zu vergleichen. Sie löschte alles andere aus meinen Augen aus. So dacht ich, müsste die Unschuld aussehen, wenn sie, um sichtbar zu werden, die Gestalt einer Grazie entlehnte. So rührend würden ihre Gesichtszüge sein, so stillheiter würden ihre Augen, so holdselig ihre Wangen lächeln, so würden ihre Blicke, ihr Gang, jede ihrer Bewegungen sein. Dieser Augenblick brachte in meiner seele eine veränderung hervor welche mir als ich in der folge fähig wurde über meinen zustand zu denken dem übergang in eine neue vollkommnere art des daseins gleich zu sein schien aber damals war ich zu sehr von empfindungen verschlungen um mir meiner selbst recht bewußt zu sein meine entzückung ging so weit daß ich nichts mehr von dem pomp des festes bemerkte und erst nachdem alles gänzlich aus meinen augen verschwunden war wurde ich wie durch einen plötzlichen schlag wieder zu mir selbst gebracht itzt hatte ich mühe mich zu überzeugen daß ich nicht aus einem von den träumen erwacht sei worin meine phantasie in überirdische räume verzückt mir zuweilen ähnliche gestalten vorgestellt hatte der schmerz eines so süßen anblicks beraubt zu sein konnte das reine vergnügen nicht schwächen womit das innerste meines wesens erfüllt war diesen ganzen abend und den größten teil der nacht hatten alle kräfte meiner seele keine andere beschäftigung als sich dies geliebte bild bis auf die kleinsten züge mit allen seinen namenlosen reizen welche vielleicht ich allein an dem urbilde bemerkt hatte mit einer lebhaftigkeit vorzumalen die ihm immer neue schönheiten lieh mein herz schmückte es mit allen vorzügen des geistes mit jeder sittlichen schönheit mit allem was nach meiner denkungsart das vollkommenste und beste war aus was für ein gemälde ist dasjenige wozu die liebe die farben gibt und doch glaubte ich immer zu wenig zu tun strengte alle kräfte meiner einbildung an noch etwas schöneres als das schönste zu finden um die idee die ich mir von meiner unbekannten machte zu vollenden und gleichsam in das urbild selbst zu verwandeln diese liebenswürdige person hatte mich zu eben der zeit da ich sie erblickte wahrgenommen und es war wie sie mir in der folge gestand etwas mit den regungen meines herzens übereinstimmendes in dem ihrigen vorgegangen ich erinnerte mich denn wie hätte ich ihre kleinste bewegung vergessen können daß unsere blicke sich mehr als einmal begegnet waren und daß sie jedesmal mit einer schamröte die ihr ganzes gesicht mit rosen überzog die augen niedergeschlagen hatte ich war zu unerfahren und in der tat auch zu bescheiden aus diesem umstande etwas besonderes zu meinem vorteile zu schließen aber doch erinnerte ich mich desselben mit einem so innigen vergnügen als ob es mir geahnet hätte wie glücklich mich die folge davon machen würde ich hatte die eitelkeit nicht die uns zu schmeicheln pflegt daß wir liebenswürdig seien ich dachte an nichts weniger als auf mittel wieder geliebt zu werden aber die schönheit der seele die ich in ihrem gesichte ausgedrückt gesehen hatte, diese sanfte heiterkeit, die aus dem natürlichen ernst ihrer züge hervorlächelte, machte mir hoffnung dazu. Und welch einen himmel von wonne öffnete diese hoffnung vor mir! Was für aussichten, welches entzücken, wenn ich mir vorstellte, daß mein ganzes leben in ihrem anschauen und an ihrer seite dahin fließen würde! So lebhafte hoffnungen setzten voraus, daß ich sie wieder finden würde, und dieser wunsch brachte die begierde mit sich, zu wissen, wer sie sei. Aber wen konnt ich fragen? Ich hatte keinen freund, dem ich mich entdecken durfte. Von einem jeden andern glaubte ich, daß er bei einer solchen frage mein ganzes geheimnis in meinen augen lesen würde. Und die Liebe, die ein sehr guter Ratgeber ist, hatte mich schon einsehen gemacht, wie viel daran gelegen sei, daß der Pythia nicht das geringste zu Ohren komme, was ihr den Zustand meines Herzens verraten oder sie zu einer mißtrauischen Beobachtung meines Betragens veranlassen könnte. Ich verschloß also mein Verlangen in mich selbst und erwartete mit Ungeduld, bis irgendein meiner Liebe günstiger Genius mir zu dieser gewünschten Entdeckung verhelfen würde. Nach einigen Tagen fügte es sich, daß ich meiner geliebten Unbekannten in einem der Vorhöfe des Tempels begegnete. Die Furcht, von jemand beobachtet zu werden, hielt mich in eben dem Augenblicke zurück, da ich auf sie zueilen und meine Freude über diesen unverhofften Anblick in Gebärden und vielleicht in Ausrufungen ausbrechen lassen wollte. Sie blieb einige Augenblicke stehen. Ich glaubte, ein plötzliches Vergnügen in ihrem schönen Gesicht aufgehen zu sehen. Sie errötete, schlug die Augen wieder nieder und eilte davon. Ich durfte es nicht wagen, ihr zu folgen, aber meine Augen folgten ihr, solang es möglich war. Und ich sah, daß sie zu einer Tür einging, welche in die Wohnung der Priesterin führte. Ich begab mich in den Hain, um meinen Gedanken über diese angenehme Erscheinung ungestörter nachzuhängen. Der letzte Umstand und ihre Kleidung brachte mich auf die Vermutung, daß sie vielleicht eine von den Aufwärterinnen der Pythia sei, deren diese Dame eine große Anzahl hatte, die aber, außer bei besondern Feierlichkeiten, selten sichtbar wurden. Ende von 7. Buch, 5. Kapitel.